Tja, also gut, dann geht's jetzt mal los langsam, oder? Ah, ich sag's dir. Scheiß Stress immer hier mit der Musikmacherei, aber was willst du machen? Muss halt. So, dann könnt ihr Bass mal langsam anfangen. Der tut gern Lenöre hören, Lenöre hört der Jörn. Und weil er gerne Lenöre hört, huldigen wir dem Jörn. Und während Jörn die Lenöre höre, verdient er viele Öre. Der Jörn, der tut gern Lenöre hören, das tut uns auch nicht stören. Jörn Mika. Der Jörn, der tut gern Lenöre hören, Lenöre hört der Jörn. Weil er gerne Lenöre hört, huldigen wir dem Jörn. Und während Jörn die Lenöre höre, verdient er viele Öre. Der Jörn tut gerne Lenöre hören, das tut uns auch nicht stören. Jörn Mika. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was der Jörn denn so beruflich macht? Er schafft den ganzen Tag am CPC. Schafft. Und das in fast nur einer Nacht. Sieht nicht schlecht aus und fährt auch gern Coupé. Dem Jörn hängen doch die drei Lenören bestimmt schon aus den Öhren. In den meisten Liedern der drei Lenören geht es nur um den Jörn. Der Jörn ist halt unser größter Fan, das kann doch schon verstören. Kann ich bitte gerade nochmal die Synthesizer handeln, bitte? So ist er halt der Jörn. Jörn jetzt. Dem Jörn hängen doch die drei Lenören, bestimmt schon aus den Öhren. In den meisten Liedern der drei Lenören geht es nur um den Jörn. Der Jörn ist halt unser größter Fan, das kann doch schon verstören. Doch Jörn hat dafür volles Verständnis, so ist er halt der Jörn. Der Jörn, der tut gern Lenöre hören, Lenöre hört der Jörn. Und weil er gerne Lenöre hört, huldigen wir den Jörn. Und während Jörn die Lenöre höre, verdient er viele Öre. Der Jörn, der tut gern Lenöre hören, das tut uns auch nicht stören. Der Jörn, der tut gern Lenöre hören, Lenöre hört der Jörn. Weil er gerne Lenöre hört, huldigen wir den Jörn. Und während Jörn die Lenöre höre, verdient er viele Öre. Der Jörn tut gerne Lenöre hören, das tut uns auch nicht stören. Jörn Mika. Die Jatzen haben Kamikazen, wir haben Jörg Mika. Mika mag Milka, doch ich hab nur Kaba für ihn da. Come.